Guten Podcast, Sendung des Dialekten, Podcast in der Abstrakten, zu nah der Biografie mit und von Wiesel Fabinho. Hallo ihr Lieben da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Dialekten-Podcasts, vielleicht der letzten, denn das ist eine Voraufnahme. Also ich habe vor, das hochzuladen, und wenn ihr das jetzt gehört habt, beziehungsweise wenn ihr das jetzt hört, dann ist entweder Weihnachten oder Weihnachten ist schon vorbei. Und der Weltuntergang, der am 21. sein sollte, fand nicht statt, denn das wäre morgen. Heute ist also der 20. Dezember. Ich sitze vor meinem Fenster, LKWs fahren vorbei. Ich weiß nicht, ob man das hören kann. Eine Kerze brennt und ich habe einen sehr leckeren Hibiskus-Tee hier stehen. Und ja, ich höre nebenbei mit einem anderen iPod Simon & Garfunkel, das brauche ich, glaube ich, nicht vorzustellen, aber vielleicht ja, schmuggle ich so einen kleinen Teil da rein, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich wollte über diesen ganzen Weltuntergangsquatsch jetzt nicht wirklich reden. Ich wollte nur wieder mal drauf aufmerksam machen, wie lustig es ist, wie viele Weltuntergänge wir schon hinter uns haben. Also von den ganzen verschiedenen Prophezeiungen und was weiß ich was. Und ja, ich glaube nicht, dass die Welt jemals untergehen wird. Vielleicht werden wir auch sterben, aber die Welt, die wird nicht untergehen. Die Erde vielleicht auch nicht, oder das Kosmos, oder keine Ahnung. Also hängt jetzt davon ab, was die Welt ist. Naja, bevor ich mich da jetzt weiter reinsteigere, denn das ist wirklich ein Thema, über das ich ganz und gar nicht nachdenken möchte, so wie auch über den Tod. Darüber will ich auch nicht nachdenken, das verstehe ich nicht und das macht mir Angst. Also ist es am besten, ja, jetzt würde irgendein schlauer Psychologe vielleicht sagen, sich damit auseinanderzusetzen. Ich finde das aber total blödsinnig. Wieso soll ich mich damit auseinandersetzen? Denn es ist ja nicht so, als ob ich eine Wahl hätte. Also irgendwann werde ich ja sterben. Und irgendwann werden auch Leute, die ich wirklich mag und liebe, sterben. Und auch die, die ich weniger mag, und auch all die anderen. Und also will ich mich damit gar nicht auseinandersetzen. Das ist genauso, wie wenn ich mich damit auseinandersetzen sollte, ob ich atmen soll oder nicht. Also ich finde das total schwachsinnig. Und ja, das ist aber auch nur meine Meinung. Also vielleicht haben die recht. Ich will mich aber damit nicht auseinandersetzen. Denn, ja, wie gesagt, es ist etwas, das ich nicht verstehe, sondern es ist natürlich, dass man vor irgendwas, das man nicht kennt, Angst hat. Es wäre viel einfacher, wenn es da wirklich eine Anleitung zu geben würde und wenn ich vielleicht so richtig religiös wäre und dann den ganzen Himmel, Paradies und keine Ahnung was, goldener Topf und was weiß ich, was Reinkarnation glauben würde. Aber ich glaube nicht daran. Oder zumindest nicht wirklich. Also ich glaube, dass wir irgendwie ein Energiebündel sind und dass, wenn wir sterben, dieses Energiebündel irgendwie weiter verwendet wird. Also wir werden quasi recycelt, und zwar, ich glaube, da kommen die, ja, der Buddhismus kommt da schon am nächsten hin, wobei ich glaube nicht, dass wir da grundsätzlich jetzt irgendwie als eine Kakerlake geboren werden oder eine Katze oder was weiß ich, sondern diese Energiebündel formt sich dann weiter und keine Ahnung, wir werden dann vielleicht verschiedene Atomströme bilden und keine Ahnung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wenn es mal soweit ist, ist es soweit und da kann man ja nichts machen. Also will ich mich damit nicht auseinandersetzen, und dafür, dass ich darüber nicht reden wollte, laber ich jetzt hier richtig viel. Und ja, mein Belkin nimmt immer noch auf. Ich habe Probleme mit meinen verschiedenen iPods. Und zwar zwei davon wollen das Belkin-Mikro nicht mehr erkennen. Und ich weiß nicht, ob es an den iPods liegt oder am Mikro. Wobei eigentlich müsste es an den iPods liegen. Denn ja, mein Classic liest das immer noch ohne Probleme. Und ja, also Weltuntergang hin und her. Jetzt müsste es eigentlich Weihnachten sein und das ist eigentlich das, worüber ich reden wollte. Und zwar über Weihnachten. Und ja, spielen wir mal was Weihnachtliches, bis ja, ich glaube, ihr werdet es schon erkennen. Also viel Spaß, was Weihnachtliches und dann rede ich ein bisschen über Weihnachten. Denn das ist ein Thema, über das ich gerne rede. Bis gleich. You better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and checking it twice. He's gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good. So be good, for goodness sake. Oh, you better watch out. You better not cry, better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. So, das war der großartige Mr. Frank Sinatra. Und ja, das war seine Christmas-CD. Ja, und ich denke, die ist eigentlich... ich mag einige Lieder davon, aber ich glaube, es ist eigentlich nur Kitsch, mit dem er Geld machen wollte. Und zwar, das ist Santa Claus is coming to town. Und... da keine Ahnung, vielleicht weil es nostalgisch ist oder so, oder weil es die andere Epoche war, also die anderen Zeiten, ich will nicht sagen die guten alten Zeiten, denn ich finde, wie schon in den alten Podcasts erwähnt, also in den früheren, finde ich das Blödsinn zu sagen. Auf jeden Fall, es weihnachtet, denn es ist Weihnachten, also wenn ihr das jetzt hört, es ist Weihnachten, jetzt ist es noch nicht Weihnachten und ja, ich habe schon mit den Feiern angefangen, ich stehe total auf Weihnachten, ich habe ja auch meinen Podcast an einem Weihnachten angefangen, vor 3 Jahren oder so, keine Ahnung, ich habe immer noch nicht die 100. Folge aufgenommen, naja. Nun, was ich am Weihnachten so sehr liebe. Also es gibt sehr, sehr vieles, das ich am Weihnachten mag. Insbesondere das, also erstens, fangen wir mal anders an. Ich mag Plätzchen, Weihnachtsplätzchen. Ich mag die machen, nicht essen. Und ich liebe es, ein Lebkuchenhaus zu machen. Ich liebe es... meiner Schmusi Sachen zu schenken, sie zu überraschen, sogar für Nikolaus, keine Ahnung, sich total früh aufzustehen und dann irgendwie ein Zimmer voll mit verschiedenen Schokoladendingern, Süßdingern und Mandarinen voll zu dekorieren quasi, so wenn sie ihren Tee nimmt, ist die wie so ein kleines Kind und ich werde das mit meinen Kindern, sollte ich welche irgendwann mal haben, was ich ja auch hoffe, das fortsetzen, also ich mag das total. Dann mag ich halt eben diesen Brauch mit dem Weihnachtsbaum, wobei ja dieses Jahr habe ich einen Weihnachtsbaum gekauft, der dafür extra angepflanzt und abgesägt wurde und das tut mir ein bisschen weh und leid. Also erstens, ich mag gar nicht Plastikweihnachtsbäume, aber so einen echten Baum hätte ich dann schon lieber in so einen Topf, dass ich den dann entweder wieder nächstes Jahr nutzen kann oder für ein paar Jahre oder dass ich den dann irgendwo umpflanzen kann, denn ich mag es nicht, Bäume zu töten, ich mag es, Bäume zu pflanzen. Ja, das habe ich aber schon des Öfteren erwähnt. Und dieses Jahr habe ich 3 neue Bäume gepflanzt, also nicht dieses Jahr, sondern vor ein paar Wochen habe ich 3 neue Bäume gepflanzt, und zwar 40 Bäume, und ja, ich mag Bäume pflanzen. Also Weihnachtsbaum stehe ich total drauf. Die Krippe finde ich schwachsinnig. Ich habe keine Ahnung. Wenn ich mal Kinder haben sollte, bastel ich vielleicht mit denen eine Krippe zusammen. Denn das kann ja lustig werden. Aber ansonsten da, keine Ahnung, diese ganzen Figuren mit den 3 Königen, Jesus und sowas, ich finde das, keine Ahnung. Also ich stehe nicht wirklich drauf. Ich finde das schon fast gruselig. Insbesondere heute hat man ja Krippen, wo das Jesuskind in der Maria versteckt ist und dann kann man die Maria so anheben und dann erscheint das Jesuskind darunter. Also das ist ja schon fast schon pervers. Gut, was mag ich sonst an Weihnachten? Was ich nicht mag, ist die Stadtdeko. Also mein kleines Dörflein ist sowas von schlecht dekoriert worden. Mal sehen, ob ich Lust haben werde, das mal auf ein Foto, also ein Foto davon zu machen und das auf meinem Blog zu stellen, also rubenvagabund.blogspot.com. Denn es ist wirklich, wirklich grauenhaft und das scheint zum Glück nicht die ganze Nacht, aber bis Mitternacht fast und dann wieder ab 6 Uhr. Und ich finde das eigentlich nur Energieverschwendung. Man kann so schöne Dekorationen machen, ohne so viele Lichter zu benutzen. Und wir sind nur ein kleines Dorf. In den Großstädten geht's viel ekelhafter zu, finde ich auf jeden Fall. Weihnachtsmärkte mag ich total. Wir hatten hier einen Weihnachtsmarkt, da habe ich verschiedene Safranprodukte kaufen können und auch verschenken können und verschiedene Honigprodukte und Kekse, wobei ich finde immer noch, dass meine Kekse viel besser sind und ja, wie gesagt, Lebkuchenhäuser finde ich total super und ich habe mir keins gekauft, denn ich will eins machen. Ich mache jedes Jahr ein Lebkuchenhaus, das sieht total schräg und schief aus und hat irgendwas von Tim Burton und Coors Bright oder sowas zu tun, also Beetlejuice, keine Ahnung, sieht auf jeden Fall fast schon gruselig aus, ich finde es aber total lustig und es schmeckt gut. Also das ist ja die Hauptsache und es macht mir Spaß, das ist noch mehr die Hauptsache. Und dann stehe ich eigentlich auch auf Geschenke, was für eine Überraschung. Naja, ich sage jetzt wie jeder andere auch. Gut, ich denke, ich verbleibe damit, ja, ich wollte über Weihnachten reden. Ich habe jetzt irgendwie den Gedankenfaden verloren, denn ich höre da jemanden auf der Straße singen. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt, aber so kann man Gedanken abschwafeln lassen. Auf jeden Fall, ich wollte über Weihnachten reden, was ich ja gemacht habe, also eigentlich nicht über Weihnachten, sondern wieso ich Weihnachten mag. Ich hoffe, ihr mögt es auch. Ich wollte euch auch allen, also ich wünsche euch auch allen ein super schönes Weihnachten. Oder ich hoffe, ihr hattet ein super schönes Weihnachten. Wenn nicht, ihr könnt es auch nachholen, denn am 7. Januar ist das orthodoxe Weihnachten. Und ja, das ist genauso wie das katholische, nur halt eben orthodox. Und ja, ansonsten einen schönen Rutsch ins neue 2013. Und ja, ich hoffe, ihr könnt das hören, denn falls nicht, gibt es nur 2 Gründe, beziehungsweise 3. Der eine ist richtig schlimm. Das würde heißen, mein iPod hat das nicht aufgenommen. Der zweite ist weniger schlimm. Ich war zu faul, um es hochzuladen, also lade ich es irgendwann mal hoch. Und ja, der dritte ist nur lächerlich. Man weiß es aber nie. Das ist der Weltuntergang. Auf jeden Fall, ich denke nicht, dass es dazu kommen wird. Viel Spaß mit dieser etwas weihnachtlich seltsamen Folge und dem Dialekten-Podcast. Und das war's von mir in diesem Jahr. Ich denke, das wird der letzte Podcast sein, falls ich den überhaupt hochlade. Ich denke schon. Und ja, ich verbleibe mit einem Ho, Ho, Ho. Und einem Servus natürlich. Das war's von mir. Und Merry Christmas to all of you. And God bless you. wie so schön in den amerikanischen Fernsehserien, Filmen und was weiß ich was, wo hergeht. Das war's von mir, euer Ruben Vagabund, alias The Wizard of Avignon und dem Dialekten-Podcast in etwas fauvistischer Weise und in der abstrakten Suche nach der Biografie. Viel Spaß beim Hören, euer Ruben.